Stress im Alltag? Das muss nicht sein. Hier hilft A mit 10 Hinweisen auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind es auch die Hinweise. Und das Ganze ganz ohne Büro. Ja, und mir hat geschrieben: Hi Philipp, ich möchte dir und deinen beiden Mitpodcastern gerne 10 Hinweise zu einer Person, die nicht mehr unter uns weilt, übermitteln. Und ich finde es schön, dass sich diese Sache langsam etabliert. Jeder von euch hat eine Mail erhalten mit einer interessanten Person aus meiner Heimat. Vielleicht habe ich Glück und kann irgendwann eine oder gar alle Folgen mal bei euch hören. Wie auch immer, macht bitte noch lange so weiter. Ich höre euren Podcast gerne zum 5. Mal durch. Euer Chris. Zum 5. Mal. Du Wahnsinniger. Ja, toll. Hinweis 1. Obwohl ich ein April-Scherz bin, kann man in meinem Geburtsort Schönhausen. Das bestimmt kommt er aus Schönhausen, wa? Ich bin jetzt irgendwie schon wieder komplett nervös, weil ich überlege, wann er mir eine Folge geschickt hat, ob ich die wieder verschlammt habe. Genauso ging's mir auch. Ich möchte an der Stelle mal anmerken, dass ich alle Folgen hier auf meinem Schreibtisch liegen habe. Ja, ich verschlampe nichts. Es ist nur tatsächlich ein sehr großer Stapel und wir werden noch Monate brauchen, bis wir die alle durch haben. Es ist ein sehr großer Schreibtisch, den du aus dem Papiermaché gebaut hast. Ja, ja. Alle Ausdrucke. Hinweis 2. Mit 6 Jahren musste ich zur Schule. Auf Wunsch meiner Mutter besuchte ich ein Internat in unserer Hauptstadt. Der Übergang vom kindlichen Spiel auf dem heimischen Hof zum Internatsleben, welches von Zwang und Disziplin regiert war, fiel mir außerordentlich schwer. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Kinder sind doch so anpassungsfähig. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob du das ernst meinst oder nicht. Ich habe gestern eine YouTube-Dokumentation vom Y-Kollektiv gesehen über Freilernende, also über Eltern bzw. Kinder, die nicht die Schule besuchen oder die ihre Kinder aus der Schule nehmen und dann die entgegen des Willen, dem Willen des Staates versuchen, selbst zu lernen. Mhm. Aber ziehen die denn aus Deutschland aus? Ich wollte es gerade sagen, weil da kommt doch die Polizei, oder? Genau, also eine Familie haben sie da zum Beispiel begleitet, die haben dann einfach für 6 Monate waren die auf Reisen und damit waren sie den überwiegenden Teil des Jahres nicht in Deutschland und damit konnten sie das Kind vorübergehend abmelden und dann hat die auch das restliche Jahr nicht interessiert. Okay. Bei den anderen haben sie es nicht so genau erklärt, glaube ich. Ich war tatsächlich sehr hin und her gerissen von der Idee, ich bin ja eigentlich schon ein Freund von so einer Selbstbestimmtheit. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob man wirklich, also ich glaube, dass Schulpflicht so ein Punkt ist, an dem man vielleicht gar nicht unbedingt rütteln sollte. Vielleicht musste man das Schulsystem mal umbauen. Da würde ich sofort mitgehen. Aber ich glaube, die Schulpflicht an sich finde ich tatsächlich, ich bin, glaube ich, pro Schulpflicht. Du verrückter Kerl. Für die 5 Leute sozusagen, die das mit ihren Kindern mit der Disziplin und der Dedication durchziehen, dass man sagt, naja, das ist auch eine ordentliche Schulbildung am Ende, versus die Leute, die es dann halt nicht vernünftig durchziehen würden und dann halt da irgendwo rein, mehr oder minder gezwängt werden. Und aber oder auch die Zwänge, die sonst auf die Kinder abfallen, halte ich das schon für ganz gut. In jedem Fall kommt aber halt der soziale Aspekt bei den Kindern zu kurz, zwangsläufig so. Und ich meine, klar, das kann natürlich auch negativ sein für Einzelne und das ist katastrophal mitunter. Aber pauschal kannst du einfach sagen, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen, dann fehlt ihnen ein ganz, ganz wichtiger Teil für ihre Entwicklung. Boah, ey, wie sind wir jetzt eigentlich dahin gekommen? Können wir bitte weitermachen? Ich komme in meinem intellektuellen Podcast. Vom Hinweis 2. Ich fand das jetzt eigentlich sehr naheliegend. Hinweis 3. Mit 17 Jahren legte ich das Abitur ab und studierte Rechtswissenschaften. Und dann noch Linkswissenschaften und dann noch Mittelwissenschaften. Süd-, Nord- und Ostwissenschaften. Hinweis 4. Als ich 23 Jahre alt war, war ich noch als einjährig Freiwilliger im Militärdienst, konnte aber dennoch die Königliche Staats- und Landwirtschaftliche Akademie Eldena besuchen, wo ich mich auf die Führung der Familienbetriebe vorbereitete. Mehrzahl? Sieht so aus. Der Herr Fender. Der zieht sich jetzt ein paar Herr, Folgen durch, der oder? Der Herr Dietz. Verarschst du mich jetzt? Magst du jetzt sprichst du jetzt absichtlich alle Marken falsch aus oder war das jetzt? Ja, natürlich. Ach ja. Ja. Aber tatsächlich, Deutz ist ganz gut, das sind nämlich eigentlich mehr. Deutz Fahr. Ja, es ist auch nicht Fender, sondern Fendt. Also ich dachte jetzt, du trollst mich, aber okay. Ich habe es verwechselt mit dem Gitarrenhersteller tatsächlich. Ja, das dachte ich mir dann auch. Ach, und ich mit dem Roboter aus Futurama, Hinweis 5. Nach dem Tod meiner Mutter wurde ich Landwirt. Zusammen mit meinem älteren Bruder Bernhard bewirtschaftete ich 3 Güter im Norden unseres Landes. Wir teilten die Güter, nachdem mein Bruder Landrat wurde, und nach dem Tod meines Vaters übernahm ich den Familienbesitz in meinem Geburtsort. Doch die landwirtschaftliche Tätigkeit füllte mich nicht aus. Heißt nicht Fender auch einer bei Bad Banks? Ich glaube, der eine Unsympath bei Bad Banks heißt auch Fender. Egal, das ging jetzt in meinem Kopf rum und deswegen habe ich von deinem Hinweis fast nichts gehört. Mist. Ja, nichts geht über entwaffnete Ehrlichkeit, ich kann es immer nur wieder betonen. Es tut mir leid, mein Kopf war zu lang. Aber es sind irgendwelche Brüder, die irgendwas gemacht haben. Vielleicht sind es Ehrlich Brothers. Adi Dassler. Jetzt sind es die Aldi-Brüder. Ja, nee, nicht ganz. Die Dassler wären mein nächster Tipp gewesen. Ja. Nächster Tipp, die Ehrlich Brothers sind es auch nicht. Hinweis 6. Aber die sind so bezaubernd. Im Jahr 1844 in Klammern. Die erste Jahreszahl! Danke für den Hinweis. Gab ich es auf, in den Staatsdienst zurückzukehren. Es war mir einfach zu bürokratisch. Es war mir einfach zu blöd. Ich gab es auf, in den Staatsdienst zurückzukehren. Ja. Das heißt, er war sehr lange damit beschäftigt, in den Staatsdienst zurückzukehren. War der Staat so weit weg oder war die Bürokratie das zurückzukehren? Das ist ein Teil so des Geheimnisses, das zu lüften gilt, Jürgen. Ja, manchmal verstecken sich ja in solchen, Sprachstolperern wichtige Hinweise. Ja. Also die Lösung ist direkt vor unseren Augen. Siebtens, 1847 heiratete ich meine Frau Johanna und wir hatten gemeinsam 3 Kinder. Immer dann, wenn ich Johanna nicht sehen konnte, schrieben wir uns. Unsere gesammelten Briefe gehörten zu den Höhepunkten der Briefliteratur des 19. Jahrhunderts. Bin ich eigentlich der Einzige, der das immer bemerkenswert findet, dass so Liebesbriefe und so persönliche Briefe dann immer veröffentlicht werden und dann irgendwie als Buch veröffentlicht werden? Du, da bin ich völlig bei dir. Auch mit diese abgefahrene Sache, dass da eine Person aus der Vergangenheit in einer vorherigen Abfolge Briefe mit einer Prinzessin geschrieben hat, die dann so ein Stück weit als Sachbuch erschienen sind oder so eine Mischung aus einem, der schreibt der Prinzessin und bringt ihr was bei. Also es ist jetzt viel zu spät. Es ist jetzt viel zu spät, um diesen Witz noch einzubringen, aber ich sag's trotzdem. Ist es Stevie Wonder? 1847? Nee, weil du gesagt hast, immer wenn wir uns nicht sehen konnten. Ja, es ist einfach nur geschmacklos für Jürgen. Ja, das stimmt. Es ist einfach nur noch traurig. Finde ich gar nicht. Hinweis 8. Im Jahr meiner Hochzeit wurde ich auch Mitglied des Vereinigten Landtags. Dies mehr oder weniger freiwillig. Doch fand ich sehr schnell Gefallen an dieser Tätigkeit. Bei meinen Reden und deren Vorbereitung packte mich oft eine solche Leidenschaft am politischen Kampf, dass ich kaum aß oder schlief. 2 Jahre nach meinem Einzug in den Vereinigten Landtag wurde ich in die 2. Kammer des Preußischen Landtags gewählt und ich beschloss, der erste Berufspolitiker Preußens zu werden. Also da will er kein Beamter werden und dann wird er aber Politiker. Das passt doch nicht. Erstens, Jürgen, du hast recht mit der Aussage. Dominik, nein, es ist nicht Wallenstein. Mir hilft es nur nicht weiter, in diesem Fall recht zu haben. Aber ich habe so gerne recht. Genieß doch den Moment. Aber weißt du, was mir ein wertvoller Mensch beigebracht hat? Das Recht haben ist gar nicht so wichtig. Ja, wer war denn das? Nicht du. Ja. Da hast du recht. Da hast du recht. Und das ist viel wert. Total, das Allerwichtigste. Hinweis 9. im Jahr 1862 wurde ich von König Wilhelm I. zum Ministerpräsidenten berufen. Während des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71 war ich die treibende Kraft zur Gründung des Deutschen Reiches, dessen Kanzler ich schließlich wurde. Diesen Posten bekleidete ich fast durchgehend bis zu meiner Entlassung durch König Wilhelm II. Im Jahr 1890. Bismarck? Ach ja, wie man immer, ja, wie man immer dasteht als Geschichtsidiot in dem Geschichtspodcast, ist echt herrlich. Dominik, du hast recht. Jürgen, du hast auch recht. Juhu! Es ist Otto von Bismarck. Und da gibt es ja zwei. Welcher von den beiden? Nee, das ist auch echt immer so ein Ding, wo ich am Anfang gedacht habe, das gibt's doch nicht. Wie kommt denn der jetzt da hin? Das passt doch von den Jahreszahlen hier überhaupt nicht, bis du irgendwann drauf kommst, wenn du halt das erste Mal diese Dinge liest, so ein, ach, da gab es halt noch so einen. Ich ging mir exakt genauso. Wow, ich kann mir das nämlich erlauben. Weißt du, was voll geil wäre, was uns so ultimativ auseinandertreiben würde nach 4 Jahren, so wie bei den Beatles, so Yoko Ono, wäre so, dass eigentlich in den unwichtigeren A-Folgen irgendwann so dieser Groll gegen Philipp so groß wird, dass man wirklich bei Philipp so nur so, ja, und gleich so voll abfeiert, wenn er Jürgen was errät. Und Philipp so aber so Favorite Child. So. Ja. Ja. Und Philipp aber so harmoniebedürftig ist und versucht das zusammenhalten, indem er einfach eine ganze Aufnahme lang gar nichts sagt, damit er nichts Falsches sagt. Aber man könnte relativ einfach sehen, wie das alles zugrunde geht. Deswegen freue ich mich für dich auch nicht, Jürgen. Ich möchte nämlich, dass der Podcast weitergeht. Schön. Ohne Neid macht keine Competition. So hab ich's. Ja, ohne Neid macht Erfolg auch weniger Spaß. Ich sag's dir, wie es ist. So, ist viel schöner, als wenn du mich jetzt einfach so beglückwünschen würdest. Das ist so geil, weil du über so ein Befürworter von so negativen Gefühlen bist. Gar nicht wahr. So Neid, geil, macht Dinge spannender, Zeit. Ja, also wofür ich Befürworter bin, das sind Kontraste. Ja, also es geht nicht um das schlechte Gefühl an sich, aber der Kontrast zwischen dem schlechten sein auch. Zum guten. Einen Groll hegen, powered by Jürgen Kraus. Was soll denn das jetzt heißen? Ey, zu dem Thema kann ich dir mal was erzählen, wenn das Mikro raus ist. Da machen wir einen komplett anderen Podcast raus. Da hatte ich ein cooles Erlebnis neulich. Aschmann. Ja, dann erzähl doch mal. Nee, kommen wir. Lieber nicht. Ja, im Anschluss. Okay, sehr cool. Machst du die restlichen Hinweise noch, Filippo? Nö. Brauchst du eigentlich nicht, oder? Ist der überhaupt nicht? Na doch. Ach, Philipp, hallo? Philipp? Ach, er zieht das jetzt durch. Nein, Philipp, bitte, nein, ich will dich, ich brauch dich. Er möchte nicht, in so einem schlechten Schlager. Okay, zehntens, ich bin bekannt für die Einführung des Sozialversicherungssystems in Deutschland. Des Weiteren ist eine Heringzubereitung und ein bereits gesunkenes Kriegsschiff nach mir benannt. Und mein Sohn Herbert fand bereits Erwähnung in eurem Podcast. Mein Name ist Otto von Bismarck. Und das Geilste ist, dass man mit Heringzubereitung ist ja wohl das Geilste, was bisher irgendwie nach einem benannt wurde. Das ist mein neuer Favorit, eine Heringzubereitung. Ja. Und das Allergeilste ist, dass du damit auch noch Zelte festhalten kannst am Boden. Das ist Hammer. Mit der Heringszubereitung? Ja. Geil. Okay. Grüße gehen raus in den Norden. Bis zum nächsten Mal und danke für die, ich such jetzt für die mal, Mail und die Hinweise. Ich suche jetzt mal nach der Mail von Chris. Super. Ich habe sie schon gefunden. Tschüss. Mit K oder mit CH oder mit G? Mit CH im September. Ach so, ich bin ja noch bei August. Na dann, kommt schon noch. Taucht schon wieder auf. So, jetzt aber. Hier kommt doch nichts. Hier kommt doch nichts. Tschüss. Nein. Ich habe schon längst Tschüss gesagt.